britische Bomber warfen in der letzten Nacht an einigen Orten Westdeutschlands, unter anderem auf Wohnviertel und öffentliche Gebäude in Münster, Spreng- und Brandbomben. Einheiten der Kriegsmarine schossen drei britische Bomber ab. Deutsche Unterseeboote haben bei ihrem ersten Auftreten in nordamerikanischen und kanadischen Gewässern der feindlichen Versorgungsschifffahrt schweren Schaden zugefügt. In Nordafrika hat der Angriff der deutsch-italienischen Verbände zu einem vollen Erfolg geführt. Nordostwärts von Atedabia wurden starke britische Kräfte unter schweren Verlusten geschlagen und nach Nordosten zurückgeworfen. Zahlreiche Gefangene fielen in unsere Hand. Deutsche Unterseeboote versenkten in nord- und mittelamerikanischen Gewässern wiederum 12 feindliche Schiffe mit zusammen 82.500 Bruttoregistertonnen.